Da sind Lieder bei, die kennt ihr, von Rennig gespielt ein bisschen was, ein paar von mir selber und mal gucken, was so kommt. Ich habe so etwa so 10, 12 Lieder für eine Dreiviertelstunde, eine Stunde wird schon reichen, was ich spiele. Das erste Lied, was heute spielt, ist natürlich auch um Rennicke. Ihr könnt auch so ein bisschen mitsingen, das schadet nämlich gar nicht. Och, doch, und das macht auch ein bisschen Mut, mir an der Gitarre hier, ich mache das auch nicht so oft, zu Konzerte alleine spielen. Das erste Lied ist die neue Internationale von Rennicke, könnt alle spielen. Ihr Völker scharen immer rein in unser Land und knechtet dann die Deutschen und stellt sie an die Wand. Strömt herbei, ihr Völker scharen immer rein in unser Land. Ob's Türken, ob's Tataren, hier wird jeder anerkannt. Eins mit den Besatzungstruppen, da begann der Völkerbrei. Längst sah man sich ihnen popen, als ein Leipziger allerlei. Rot, schwarze, rote, braune, gelbe, Vater, Mutter und Tochter und Sohn. Und von Rhein bis Spree und Elbe, Deutschland als Sozialstation. Wenn nicht alle Zeichen trügen, kommt demnächst ein großer Schwall. Sei's in Flügen, sei's in Zügen, Babylon ist überall. Strömt herbei, ihr Völkerscharen, keine Grenze hält euch stand. Und wir Deutschen sind in Jahren nur noch Gast in unserem Land bestimmt.